Davis macht sich eine Notiz und wirft ihm dann einen vorwurfsvollen Blick zu. Ach, wenn wir nur ihr Mobiltelefon überprüfen konnten. Danny hat genug. Er zieht das Gerät aus der Tasche und schiebt es über den Tisch. Gelbert macht einen Schritt vor und stürzt sich darauf, als hätte er Angst, dass Danny es sich anders überlegen werde. Der Code lautet 7813. Und wenn ich es wiederbekomme, werde ich es von meinem IT-Mann checken lassen, um sicherzugehen, dass Sie nichts draufgespielt haben. Das ist reiner Bluff. Natürlich hat Danny keinen IT-Mann. So ticken wir nicht, sagt Davis. Mhm, und das mit den Fingerabdrücken war auch nicht gelogen. Er hält kurz inne. Oder das mit der DNA von irgendwelchem Sperma. Einen Moment lang wirkt Davis, als hätte man sie aus dem Konzept gebracht, dann beugt sie sich wieder vor und lächelt ihn an. »Mir können Sie unbesorgt alles erzählen«, drückt dieses Lächeln aus. »Dann sprechen wir jetzt über Ihren Traum, ja?« Danny sagt nichts. »Haben Sie solche Hirngespinste oft?« »Jetzt machen Sie aber mal halblang«, sagt Paul. »Wenn der Leichnam der Frau tatsächlich da war, war das doch kein Hirngespinst.« Ein weiteres Schnauben von Gelbert. »Tja, Sie müssen zugeben, dass das alles ungemein gelegen kommt«, sagt Davis zu Paul. »Nicht aus meiner Sicht«, sagt Danny, »sonst säße ich nicht hier, gute Frau.« »Hätten Sie etwas dagegen, uns noch einmal von diesem Traum zu erzählen, Danny?« Er erzählt ihnen den Traum, was ihm leicht fällt, weil der kein bisschen verblasst ist. Und obwohl seine Fahrt zur Tankstelle ähnlich abgelaufen ist, vermischen Traum und Wirklichkeit sich nicht im geringsten. Der Traum ist etwas ganz Eigenes. Er ist so wirklich wie das Schild mit der Bitte um einen Kaffeekassenbeitrag über dem Gebäck da drüben. So wirklich wie die merkwürdig frisierten Geheimratsecken von Gelbert und dessen ebenso gierige wie glanzlose Augen. Als er fertig ist, fragt Davis, wohl für das offizielle Protokoll, weil sie die Frage bereits gestellt hat, ob er früher schon einmal übersinnliche Eingebungen gehabt habe, was Danny verneint. Gelbert setzt sich neben seine Kollegin und lässt Dannys Telefon in die Tasche seines schwarzen Sackos fallen. »Wären Sie bereit, einen Lügendetektortest zu machen?« »Wahrscheinlich schon, aber dafür müsste ich nach Great Bend fahren, oder?« »Das müsste also nach meiner Arbeitszeit sein, und ich müsste natürlich meinen Wagen wiederbekommen.« »Momentan dürfte es Ihre geringste Sorge sein, Fenster zu putzen und Böden zu wischen«, sagt Gelbert. »Sind wir jetzt fertig?«, fragt Paul. »Ich glaube, Mr. Coughlin hat alle Ihre Fragen beantwortet, und zwar höflicher, als ich es an seiner Stelle getan hätte, und er braucht möglichst bald sein Telefon zurück.« »Nur noch ein paar wenige Punkte«, sagt Davis. »Ihren Flug nach Colorado und Ihre Fahrt nach Wichita können wir überprüfen, aber zwischen dem 1. und dem 23. Juni bleibt eine Menge Zeit, oder nicht?« »Sehen Sie auf meinem Handy nach, wo ich war«, sagt Danny. »Wenn ich nicht zu Hause bin, liegt es normalerweise im Handschuhfach von meinem Wagen. Die beiden Jungs, die mir in der Schule helfen, können Ihnen bestätigen, dass ich jeden Wochentag von 7:30 bis 16:00 dort war. Das deckt einen guten Teil der Zeit ab, über die Sie Bescheid wissen wollen.« Edgar Ball mag zwar kein Strafverteidiger sein, aber dumm ist er offenbar nicht. »Ach du je«, sagt er zu Gelbert, »Sie wissen gar nicht, zu welchem Zeitpunkt die Frau getötet wurde, nicht wahr? Sie wissen nicht mal, wann der Täter sie in die Finger bekommen hat.« Gelbert wirft ihm einen eisigen Blick zu. Ella Davis steigt die Röte in die Wangen. »Für das, was wir hier besprechen, ist das nicht relevant«, sagt sie. »Wir versuchen nur, Danny als Verdächtigen auszuschließen.« »Nein, das tun Sie nicht«, sagt Ball. »Sie versuchen, ihn beim Wickel zu packen, aber Sie haben nicht gerade viel in der Hand, oder? Nicht ohne den Todeszeitpunkt.« Gelbert schlendert zu dem Poster mit O.J. und Johnny Cochran zurück. Davis fragt nach den Namen der Jungen, die Danny zur Hand gehen. »Pat Grady und Jesse Jackson, wie der Politiker aus den 70ern.« Davis kritzelt etwas in ihr Notizbuch. »Vielleicht könnte uns auch Ihre Partnerin helfen, einige der Zeiten abzudecken, in der ich bin mit ihr befreundet, aber meine Partnerin ist sie nicht.« »Jedenfalls war er mit ihr befreundet. Und lassen Sie DJ in Ruhe. Die ist noch ein Kind.«